Siebentes Kapitel: Die literarische Seite der Überlieferung, Parallelfälschung. Das Objekt unserer Untersuchungen war bisher die urkundliche Seite der Überlieferung. Aufgrund der vernunftgemäßen Interpretation des vorliegenden Urkundenmaterials wurde festgestellt, dass der urkundlichen Überlieferung des Mittelalters zu Unrecht die Bedeutung eines historischen Niederschlages beigelegt ist, dass vielmehr das Urkundenmaterial in der Hauptsache als Ergebnis einer spätmittelalterlichen universalen Geschichtsdichtungsaktion anzusehen ist. Hat aber eine Fälschungsaktion großen Stils am Ausgange des Mittelalters tatsächlich stattgefunden, so darf vermutet werden, dass auch die zweite Hälfte der schriftlichen Überlieferung, die literarische, ihr Dasein der künstlichen Geburt verdankt. Beide Seiten der schriftlichen Überlieferung, die urkundliche und die literarische, greifen zu fest und fein ineinander, als dass die eine Reihe ohne Rücksicht auf die andere in irgendwelcher Weise modifiziert werden könnte. Nur wenn die Fälscher in jedem Moment der Aktion beide Traditionsreihen gleichmäßig ins Auge fassten, konnten sie auf einen Erfolg ihrer Unternehmung rechnen. Aus dem Wesen der universalen Geschichtsfälschung ergibt sich also notwendig, dass auch die einzelnen Kategorien der literarischen Reihe, Historie, Chronik, Annalen und so weiter, gefälscht bzw. erdichtet werden mussten, so dass somit auch ein hoher Prozentsatz der literarischen Werke Fälschungsmerkmale aufweisen müssen. Allererst interessiert die Frage, ob denn etwa die historische Kritik bereits irgendwelche literarischen Fälschungen aufgedeckt hat. In der Tat verzeichnet die Geschichtsforschung eine stattliche Reihe von ganz oder teilweise gefälschten und unterschobenen Chroniken, Heiligenleben, Annalen und Geschichtswerken. Eine Liste solcher gefälschten mittelalterlichen Geschichtsquellen bringt Wattenbach in der Beilage 2 zu seinem Werke »Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter«. Wie man nicht anders erwarten darf, sieht die historische Forschung in den literarischen Fälschungen über das ganze Mittelalter verteilte isolierte Vorkommnisse. Und das von ihrem hergebrachten Standpunkte aus mit Recht. Was ist selbstverständlicher, sagen die Historiker, als dass eine unechte Geschichtsquelle, wenn sie von einem unverdächtigen Chronisten, der ihren wahren Charakter nicht erkannt hatte, im 12. Jahrhundert benutzt wurde, eben vor dem Zeitpunkt der Benutzung, also entweder noch im 12. Jahrhundert oder früher, gefälscht worden ist. Wir wissen, dass hier ein verkappter Trugschluss vorliegt. Der bisherige Gang der kritisch-diplomatischen Untersuchung hat uns die Augen darüber geöffnet, dass es um solche anscheinend unantastbare Selbstverständlichkeit nur allzu schlecht bestellt ist. Doch wenden wir uns wieder zu den Feststellungen der Geschichtsforschung hinsichtlich der literarischen Fälschungen. Da ist es denn überaus bemerkenswert, dass die Forschung ein mächtiges Anschwellen der Fälschungsfälle im Zeitalter der Renaissance und des Humanismus konstatieren musste, also ein Resultat gefördert hat, das uns nicht unerwartet trifft. Es kann nicht in Abrede gestellt werden, sagt von Wegele, dass in der humanistischen Richtung die Neigung lag, unter Umständen der Fantasie zu viel Macht einzuräumen und gegebene Lücken der historischen Überlieferung durch willkürliche Erdichtung auszufüllen. Ebenso erklärt E. Warentrapp, dass gerade in der letzten Zeit des Mittelalters Fabeln und Tendenzlügen mehr noch denn zuvor verbreitet wurden. Wir begnügen uns vorläufig mit der bloßen Konstatierung dieser Tatsache, wollen aber nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel auch Ennea Silvio, der als Pius II. Den päpstlichen Thron innehatte, zu den Geschichtsschreibern zählt, die unter Umständen der Fantasie zu viel Macht einräumten. Ennea Silvio Piccolomini, der Apostel des Humanismus in Deutschland war, bevor er zur päpstlichen Würde gelangte, Literat und Humanist und in der Kanzlei des deutschen Königs Friedrich III. Tätig, der ihn sogar in Frankfurt zum Dichter krönen ließ. K. Brandi fällt über seine Tätigkeit als Geschichtsschreiber das Urteil: Er war ebenso wenig ein gewissenhafter Arbeiter, Er hat auch vielfach um des schriftstellerischen Effektes willen die Wahrheit, so wie er sie kannte, gefälscht. Wie es die Hauptaufgabe der urkundlichen Kritik ist, festzustellen, ob und in welchem Umfange die uns in den Archiven vorliegenden Urkundenmassen historisch echt oder unecht ist, so muss auch als das Zentralproblem der historisch-literarischen Kritik die Feststellung der Echtheit bzw. Unechtheit der literarischen Kategorien der Überlieferung, Historien, Chroniken, Annalen usw. angesprochen werden. Dabei kommt natürlich, wie im Laufe der urkundlichen Untersuchungen völlig klar geworden ist, alles auf die kritische Methode, das heißt auf die prinzipielle Einstellung des methodischen Grundgedankens an. Wie nicht anders zu erwarten ist, basiert die bisherige Methode der historisch-literarischen Kritik auf demselben Grundprinzip, auf dem sich die Methode der diplomatischen Kritik gründet: auf Vergleichung eines Teiles der schriftlichen Überlieferung mit einem anderen gleichartigen Teile der Überlieferung. Auch in der literarischen Reihe ist die heutige Kritik gezwungen, wenn sie überhaupt mit ihrem Handwerkzeug in Aktion treten will, von einer unbewiesenen und ganz willkürlichen Voraussetzung auszugehen. Diese Voraussetzung besteht in der angeerbten dogmatischen Annahme, dass zwar die literarische Tradition durch Fallstücke teilweise verunechtet, dass aber zweifellos ein echter und unverfälschter Kern an Chroniken, Annalen und Geschichtswerken vorhanden sei. Was also bewiesen werden soll, setzt eine naive Kritik unbekümmert voraus. Die völlige Unbrauchbarkeit einer solchen relativen Scheinmethode hat sich bei der Durchprüfung des urkundlichen Materials bereits eklatant herausgestellt, und dass diese relative Vergleichsmethode auch in Hinsicht auf die Feststellung der historisch-literarischen Echtheit nur eine Scheinmethode sei, ist sogar einem zünftigen Historiker schon vor einigen Jahrzehnten an den kritischen Früchten dunkel zu Bewusstsein gekommen. Dieser Historiker, O. Lorenz, lässt sich über die heutige historische Methode und ihre Ergebnisse folgendermaßen vernehmen. Blickt man auf die Geschichtsforschung des Mittelalters, so begegnet man dem wahren Hexensabbat der Kritik. Nicht nur, dass fast jeder Gegenstand, der in einer Abhandlung behandelt worden ist, schon am nächsten Tage eine Gegenschrift hervorruft, die nach denselben kritischen Grundsätzen die entgegengesetzten Resultate zutage fördert, sondern man findet zuweilen auch bei einem und demselben Schriftsteller die Neigung, von einer Ansicht ohne viel Herzeleid zur entgegengesetzten überzuspringen. Eine natürliche Folge ist denn auch, dass man kaum eine kritisch festgestellte Tatsache nennen könnte, die nicht in einer gewissen Zeit wieder verworfen worden wäre. Man braucht nur Wattenbachs Quellenwerk auf jeder beliebigen Seite aufzuschlagen, um zu sehen, wie die von den größten Gelehrten mittels der kritischen Methode gefundenen Wahrheiten eine ganz erstaunlich kurze Lebensdauer besitzen. Bei der pseudo-isidorischen Frage kann man sagen, dass darüber, dass Hincmar und nicht der päpstliche Kurie die Übeltäterschaft zuzuschreiben wäre, die Ansicht alle 10 Jahre gründlich gewechselt habe. In den sogenannten Echtheitsfragen begeht man wohl keine Übertreibung, wenn man sagt, gegenüber dem, was man vor 40 Jahren geglaubt und gelehrt hat, steht heute jedes Einzelste auf dem Kopf. Das Epos vom Sachsenkriege wurde so gut wie der Ligurinus einstimmig zu den Unterschiebungen gerechnet. Heute sind beide Gedichte so echt, dass die kritische Methode nur noch um die Kleinigkeit der dichterischen Persönlichkeiten in Verlegenheit zu schweben scheint. Wer möchte behaupten, dass der Spieß nicht mit der Zeit wieder einmal kritisch herumgedreht wird?